Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I said today we are going to verse 19 and so we will. Ich sagte, dass wir heute zu Vers 19 gehen würden und das machen wir auch. We know that we are God's children and that the whole world lies under the misery and influence of the evil one. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind und dass die ganze Welt im Elend und unter dem Einfluss des Bösen liegt. There is Christians who have taken this verse and interpreted in a sense that the devil is in control of the world. Es gibt Christen, die diesen Vers so interpretiert haben, als ob der Teufel die Welt beherrscht. But of course we know from the teaching of the entire Bible this is not the truth. This is not how it works. Aber natürlich wissen wir aus der Lehre der gesamten Bibel, dass dies nicht die Wahrheit ist. So funktioniert es nicht. Does the devil have a lot of control over this world? Yes, he does. Hat der Teufel viel Kontrolle über diese Welt? Ja, das hat er. The Bible says here that the whole world, the system of this world, is lying in the evil or in wickedness. Die Bibel sagt, dass die ganze Welt, das System dieser Welt, in Bosheit und Schlechtigkeit liegt. But I really like that the Passion translates this very well. Ich finde es sehr gut, wie die Passion-Übersetzung dies wiedergibt. Because the Passion doesn't say, and this is also the understanding of the Bible, that the whole world is under the control of the evil one, but under the influence. Denn in der Passion-Übersetzung heißt es nicht, und das ist auch das biblische Verständnis, dass die ganze Welt unter der Kontrolle des Bösen ist, sondern unter dessen Einfluss. There is a huge difference if the whole world is under the control of the devil or if he's just influencing it. Es ist ein großer Unterschied, ob die ganze Welt unter der Kontrolle des Teufels steht oder ob er sie nur beeinflusst. And the difference will be if you believe the right thing, you're going to have a lot of victory. If you believe the wrong thing, you will have a lot of defeat. Der Unterschied ist, wenn du das Richtige glaubst, wirst du viel Sieg haben. Wenn du das Falsche glaubst, wirst du viel Niederlage haben. Remember that John himself in his letter said that we have overcome the world, so why are we afraid that the world is under the power of the devil? Erinnere dich, dass Johannes selbst in diesem Brief sagt, dass wir die Welt überwunden haben. Warum haben wir also Angst, dass die Welt unter der Macht des Teufels steht? So when the Bible says that the whole world is under the influence of the wicked one or is in the hands of the evil one, here is what it means. Wenn die Bibel also sagt, dass die ganze Welt unter dem Einfluss des Bösen steht oder in den Händen des Bösen ist, bedeutet dies, that the devil is not going to do any work in heaven because he doesn't have access anymore to heaven. Dass der Teufel im Himmel nichts ausrichten kann, weil er keinen Zugang mehr zum Himmel hat. The devil is now having his influence on the earth among people because he hates people and he wants to destroy them. Der Teufel hat jetzt seinen Einfluss auf der Erde unter den Menschen, weil er sie hasst und sie vernichten will. Do you remember in the Garden of Eden the devil came and he had influence upon Eve, but he didn't have power or authority over Eve. Erinnere dich, im Garten Eden kam der Teufel und beeinflusste Eva, aber er hatte keine Macht oder Autorität über sie. He had absolutely no control over Eve. He could not make Eve do anything that Eve didn't want to do. Er hatte absolut keine Kontrolle über Eva. Er konnte sie nicht zwingen, etwas zu tun, was Eva nicht tun wollte. And the Bible says the whole world lies under the misery and influence of the evil one. It's the exact same thing how it happened in the Garden of Eden. Die Bibel sagt, dass die ganze Welt unter dem Elend und dem Einfluss des Bösen steht. Es ist genau dasselbe wie im Garten Eden. Because in the Garden of Eden, Eve also was under the misery and influence of the evil one, but she had the power and the authority to say, no, I'm not doing what you're telling me to do. Denn im Garten Eden stand Eva auch unter dem Elend und dem Einfluss des Bösen. Aber sie hatte die Macht und die Autorität zu sagen, nein, ich tue nicht, was du mir sagst. And nothing has changed. The devil never gained any more authority over the earth because Eve obeyed him. Daran hat sich nichts geändert. Der Teufel hat nicht mehr Macht über die Erde bekommen, weil Eva ihm gehorcht hat. If you study the rest of the Bible, clearly Corinthians and also Ephesians, you will find out that he can only do anything on this earth if people do it for him. Wenn du den Rest der Bibel studierst, vor allem den Korinther und den Epheserbrief, wirst du feststellen, dass er auf dieser Erde nur dann etwas tun kann, wenn die Menschen es für ihn tun. And he's of course always doing that through the thoughts, because everything works through the thoughts, because the thoughts have to do with the heart. Und natürlich tut er das immer durch Gedanken, denn alles funktioniert durch Gedanken und Gedanken haben mit dem Herzen zu tun. Remember, what the devil tries to do for bad, God is always wanting to do for good. Vergiss nicht, was der Teufel zum Bösen wenden will, will Gott immer zum Guten wenden. All the time the devil is influencing people, giving them thoughts, and hoping that they will do what he's telling them to do. Die ganze Zeit beeinflusst der Teufel die Menschen, indem er ihnen Gedanken einflüstert, in der Hoffnung, dass sie das tun, was er ihnen aufträgt. But he can't make them do. Not even non-Christians can he make to do what he wants them to do. Doch er kann sie nicht zwingen, es zu tun. Er kann nicht einmal Nicht-Christen dazu zwingen, das zu tun, was er von ihnen will. And that whole entire time, the same thing is happening in the spiritual world and in the world through God. Dasselbe geschieht währenddessen auch in der geistlichen und natürlichen Welt durch Gottes Wirken. God is all day long influencing his children, giving them thoughts, speaking to them. Gott nimmt die ganze Zeit über Einfluss auf seine Kinder, gibt ihnen Gedanken und spricht zu ihnen. But just as Eve had the choice to say no, she had the choice also to say yes. Aber so wie Eva die Wahl hatte, Nein zu sagen, hatte sie auch die Wahl, Ja zu sagen. And the same way, every Christian has the choice and the freedom of will to say, okay, Jesus, I will do what you are telling me to do and I will obey you and then we advance the kingdom of God. Genauso hat jeder Christ die Wahl und den freien Willen zu sagen, okay, Jesus, ich werde tun, was du mir sagst, ich werde dir gehorchen und dann bringen wir das Königreich Gottes voran. So who is going to change our nations, our cities, our areas? The politicians? All Christians who are totally surrendered to Jesus. Wer wird also unsere Nationen, unsere Städte, unsere Regionen verändern? Die Politiker oder Christen, die Jesus völlig hingegeben sind? Of course, the Christians who are totally surrendered to Jesus. Natürlich Christen, die sich Jesus völlig hingeben. Instead of complaining about abortion and fighting abortion, we Christians should rise up and say, listen, we are going to adopt every baby that a woman doesn't abort but is willing to give birth to. Anstatt sich über Abtreibung zu beschweren und sie zu bekämpfen, sollten wir Christen aufstehen und sagen, wir werden jedes Baby adoptieren, das eine Frau nicht abtreibt, sondern bereit ist, es zu gebären. We Christians need to stop complaining about people doing the evil thoughts of the devil and we need to start to do the great thoughts of Jesus Christ here on earth. Wir Christen müssen aufhören, uns darüber zu beschweren, dass Menschen die bösen Gedanken des Teufels ausführen, sondern wir müssen anfangen, Jesus Christus hier auf Erden zu sein. As we realize that everything that the devil can do, he can only do through people, so everything that God wants to do on earth, he also needs people. So wie der Teufel alles, was er tun will, nur durch Menschen tun kann, braucht auch Gott Menschen für alles, was er auf der Erde tun will. What a beautiful challenge it is for us Christians to change the world around us. Was für eine schöne Herausforderung für uns Christen ist es, die Welt um uns herum zu verändern. And I shall see you tomorrow. Bis morgen.